Als der Richter fragt, haben sie das Urteil verstanden, lächeln sich Oleg Sentsov und Alexander Koltschenko in ihrem Glaskasten im Gerichtssaal in Rostov kurz an, flüstern sich etwas zu und stimmen die ukrainische Nationalhymne an. Kurz zuvor hatte der Regisseur die Urteilsverkündung gehört. Sentsov, die endgültige Entscheidung des nordkaukasischen Gerichts lautet, für alle Verbrechen zusammengenommen werden sie zu 20 Jahren Straflager verurteilt. Damit blieb das Gericht leicht unterhalb der Forderungen der Staatsanwaltschaft. Diese hatte 23 Jahre Haft für den ukrainischen Regisseur gefordert. Der Aktivist Koltschenko wurde zu 10 statt der geforderten 12 Jahre verurteilt. Das Gericht befand Sentsov für schuldig, auf der Krim eine terroristische Vereinigung gegründet, Waffen geschmuggelt und Anschläge verübt zu haben. Sentsov und Koltschenko hätten unter anderem das Büro einer prorussischen Partei in Brand gesteckt. Außerdem sollen beide geplant haben, eine Lenin-Statue in die Luft zu sprengen. Sentsov hatte die Vorwürfe bestritten und während des Prozesses, genauso wie Belastungszeugen, von Druck und Folter der russischen Behörden berichtet. Die Zeugen widerriefen ihre Aussagen, trotzdem fällte das Gericht das harte Urteil. Daran änderte auch die Unterstützung der Europäischen Filmakademie und zuletzt auch prominenter russischer Regisseure nichts. Sentsovs Verteidigung sprach von einem politischen Prozess und will Berufung einlegen. Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Stresser, erklärte in einer Mitteilung, er sei erschüttert über das hohe Strafmaß. Er forderte die russischen Behörden auf, die Vorwürfe von Folter und Misshandlungen zu untersuchen und aufzuklären. Ähnlich äußerte sich die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Bereits in seinen Schlussworten hatte Oleg Sentsov am vergangenen Mittwoch noch einmal erklärt, dass er das Gericht nicht anerkennt. Hier ist alles klar, das Gericht der Besatzer kann per Definition nicht rechtmäßig sein. Nichts Persönliches, euer Ehren. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko gab ihm heute recht und sprach Sentsov per Twitter-Nachricht Mut zu. Halt durch, Oleg, ist zu lesen. Es wird die Zeit kommen, in der diejenigen, die diesen Prozess gegen dich organisiert haben, selbst auf der Anklagebank sitzen werden.